0800 220 5050. Eins live. Domian. So, ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Der erste Anrufer heißt Alando. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. 25 Jahre bist du. Richtig. Sehr gut. Ja. Deswegen rufst du an. Ja, also zuerst einmal möchte ich dir sagen, du hast eine tolle Sendung. Ich danke dir vielmals. Du bist ein sehr sympathischer Mann. Vielen Dank, sehr nett. Ja, es geht bei mir darum, dass ich seit 2 Jahren im Rollstuhl sitze und damit nicht klarkomme. Warum sitzt du im Rollstuhl, Alando? Ja, das hat am 27. Februar angefangen, 2012. Ja. Da bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen mit Kopfschmerzen. Ja. Hatte ich eigentlich nie. Meine Frau war auch da, dann meinte ja, wahrscheinlich eine Grippe oder so. Ja, am nächsten Tag wurde es schlimmer. Und dann hatte ich Fieber. Bin zum Arzt gegangen und der meinte sofort ins Krankenhaus, Verdacht auf Meningitis. Mhm. Gehirnhautentzündung. Ja, Gehirnhautentzündung, richtig. Ja. Ja, und dann war ich im Krankenhaus. Ich dachte mir, oh, ist wahrscheinlich eine Grippe oder so. Ich kannte ja das nicht. Ach, dir war gar nicht bewusst, was für eine schwere Krankheit das ist? Nein, nicht so. Nee, habe ich ja nie davon gehört. Hat ja nie mit sowas zu tun, ne? Okay, ja. Ja, aber jetzt kann ich mittlerweile Neurologie studieren, was ich so ja alles weiß. Ja, und dann... Dann bist du ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja, genau, wurde es immer schlimmer und 2 Tage später kann ich die Arme nicht bewegen. Ach du je. Ja, und dann konnte ich kein Wasser mehr lassen und konnte dann 4 Tage später nicht mehr laufen. Was ja, haben die im Krankenhaus mit dir gemacht? Die haben eine Lumbalfunktion. Die haben Wasser aus dem Rückenmark gezogen, haben da irgendwie viralen Infekt gefunden im Lycra im Rückenmarkwasser und haben dann behandelt mit Cortison, aber es wurde ja immer schlimmer. Ja, ja und dann 3 Wochen war ich irgendwie komplett weg. Ja. Dann bin ich aufgewacht und dann konnte ich nicht mehr atmen. Ach du je. Also ja, und dann haben sie mich ab in die Intensivstation und dann haben sie mir einen Luftröhrenschnitt gemacht. Und dann war ich ein paar Tage im Koma und dann bin ich ja wieder aufgewacht und dann haben sie mir eine Blutwäsche gegeben, da 10-mal. Also das volle Programm eines Schwerstkranken hast du durchlaufen. Wie viele Wochen warst du im Krankenhaus? Im Krankenhaus war ich 6 Wochen. Ja, und als du dann entlassen wurdest aus dem Krankenhaus, ich wurde ja nicht entlassen. Moment. Als ich dann wieder mit durch die Blutwäsche konnte ich wieder meine Arme bewegen, aber die Beine nicht. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ein, du musst in die Reha. In die Reha? Ja, genau. Ja. Ich war 1 Jahr und 4 Monate in der Reha. 1 Jahr und 4 Monate? Ja. Und die Folge der Reha ist, dass du zumindest, du kannst sprechen, du kannst die Arme bewegen. Ja, ich kann auch wieder atmen. Du kannst atmen, aber du kannst nicht gehen. Du bist, kann man das sagen, so eine Art Querschnittslähmung? Ist eine Querschnittssymptomatik, richtig. Eine Symptomatik, ja, genau. Genau, Querschnittssymptomatik. Ich habe ja keinen Unfall gehabt. Sag mal. Es ist einfach so passiert. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie bekommt man eine so schwere Gehirnhautentzündung? Das weiß man nicht. Vermutlich, wo kann ein Zecken bis, denke ich nicht, haben die nicht entdeckt. Weiß man nicht. Es ist einfach gekommen. Das heißt. Nur Rebestum. Ja, das heißt, du kannst froh und glücklich sein, dass du lebst, denn du bist haarscharf dem Tod von der Schippe gesprungen. Nö, eigentlich, will ich nicht sagen. Also, hätte ich gewusst, dass ich so ende, wäre ich lieber da gestorben. Das ist hier kein Leben, im Rollstuhl zu sitzen. Ich hab mich jetzt auch von meiner Frau getrennt. Warum? Ja, weil ich mich nicht ertragen kann, so in dieser Situation. Weil sie dich nicht ertragen kann oder du dich nicht? Weil ich mich nicht ertragen kann. Weil die meisten nicht wissen, ne? Jetzt die ganzen Zuschauer, die denken, wenn sie hier einen im Rollstuhl sehen, ach, der Arme kann nicht laufen. Nee, da gehört vor viel mehr dazu. Da gehört sehr viel dazu. Da kommt Inkontinenz dazu, da kommt hier Spastik dazu und du musst aufpassen, dass du nicht dick wärst und keine Ahnung, alles Mögliche. Inkontinenz kommt dazu, auch Impotenz auch? Das auch, ja, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, so, weißt du, ich bin 25, sie ist 23, wir haben uns sehr geliebt, ich habe ihren Namen tätowiert, sie hat meinen Namen tätowiert, das war die große Liebe und alles. Und dann habe ich gesagt, habe ich sie eines Tages nachmittags, kam sie von der Arbeit, habe ich sie rausgeschmissen. Sie wollte genau. Eigentlich bei dir bleiben? Ja, natürlich. Ja. Sie hat auch zu mir gehalten. Sie hat ihre Ausbildung wegen mir geschmissen. Sie war für mich da, als ich in der Reha war. Ist sie denn dann so einfach gegangen, nachdem du das gesagt hast? Ja, da haben wir uns vorher immer gestritten. Da war ich so depressiv zu Hause. Du kommst ja von der Reha nach Hause nach einem Jahr und vier Monaten und siehst, deine Nachbarn sind die gleichen, die fahren die gleichen Autos, die Hunde, die haben die gleichen Haustiere. Ja. Alles ist gleich geblieben. Du wolltest dich deiner Freundin nicht mehr zumuten. Nein. Wie denn auch? Weißt du, du kannst ja nicht mal Sex mit ihr haben. Was? Ihr habt keine Kinder. Nee. Wir waren ja erst 6 Monate verheiratet. Und dann ist das passiert. Und ich habe noch bei einer großen Autofirma gearbeitet. Also hier im Norden. Und ich war kurz vor einer Festeinstellung. Alando, wer steht jetzt zu dir? Wer ist um dich herum? Ich habe eine große Familie. Ja, da bist du eingebunden. Die stehen auf deiner Seite. Die helfen dir. Ja, natürlich. Ja. Weißt du, ich nehme das natürlich sehr, sehr ernst, was du sagst. Und jeder Mensch muss das ernst nehmen. Wenn man sich nur versucht, ein wenig in deine Lage zu versetzen, kriegt ja jeder von uns Angst. Und jeder denkt, oh Gott, wie gut, dass es mir nicht passiert ist und was für ein Glück. Insofern muss man das verstehen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du öfters diese Sendung hier siehst oder hörst. Ja. Ich habe mich abonniert. Ja, dann weißt du, mit wie viel schwerstkranken Menschen ich schon hier gesprochen habe. Menschen, die auch ein ähnliches Schicksal haben wie du. Und mich hat immer so beeindruckt, dass die Menschen natürlich am Anfang auch so in so ein Loch gefallen sind wie du, wenn das aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit passiert ist. Aber mich hat dann beeindruckt, wie die das wieder geschafft haben, nach oben zu kommen und auch Lebensfreude wieder zu gewinnen. Das hat mir gezeigt, dass das funktioniert, das kann man schaffen. Wenn man Hilfe hat, wenn man sich selbst vielleicht auch in die Richtung lenkt, kann man auch in der Situation noch viel, viel Freude und Glück im Leben haben und erleben. Und dahin, finde ich, müsste dein Weg gehen. Vielleicht auch mit Hilfe von außen. Hast du denn auch mit anderen, auch behinderten Menschen Kontakt? Also ich habe in der Reha schon viele kennengelernt. Mit ein paar habe ich Kontakt. Ja, was man auch da sieht, ne? Natürlich, ich kann froh sein, dass es auch so gekommen ist. Ich könnte ja auch geistig behindert werden oder auch immer die noch beatmet werden und alles klar. Genau. Und was ich in der Reha gesehen habe, da waren welche, die haben eine Mundstörung gehabt, weißt du, die konnten den Kopf bewegen. Manchmal durch irgendeinen Unfall oder so. Wenn es einen schlimm erwischt hat, hilft einem oftmals der Vergleich mit den Menschen, die es noch schlimmer erwischt haben. Dann kann man sagen und dankbar sein, dass man, du hast völlig recht, du kannst atmen, du kannst sprechen, du kannst deine Hände bewegen, du kannst mit deinem Oberkörper einiges tun. Ich schaue zum Beispiel auch immer mit großer Faszination, obwohl ich gar kein Olympia-Freund bin, aber die Para-Olympics, also die Olympischen Spiele für behinderte Menschen. Ja, habe ich mir auch einmal angeschaut. Finde ich wahnsinnig. Was da für Menschen sind, die teilweise auch extrem schwere Schicksale haben und sich dann nach oben gestrampelt haben, in ein Lebensglück. Man muss es ja nicht so extrem machen, aber das zeigt ja, dass es einen Weg dorthin gibt. Und da möchte ich dich so gerne ermutigen, dass du vielleicht eher in die Richtung im Moment schaust und nicht zu sehr in die Dunkelheit und in die Traurigkeit. Ja, man denkt mal, wird es nicht sein, man wird dir nicht erwischen, dass du im Rollstuhl landest. Ich meine, früher, wenn ich über die Straße gegangen bin, habe ich einen im Rollstuhl gesehen. so, der ist mir entgegengefahren, gerollt und habe mir gedacht, ach, der Arme, das ist ein Rollstuhl. Bin ein paar Schritte weitergegangen, habe mir eine Zigarette angemacht und schon habe ich den vergessen gehabt. Ne? Ja, ja, ja. Nein, wenn man selber in dieser Situation dann ist, ne? Ist es was ganz anderes, völlig anderes. Was ganz anderes. Alando, ich verspreche kann man auch nicht nachvollziehen, man muss in der Situation sein. Ich verspreche dir, dass wir uns erstmal ein bisschen schlau machen für dich im Hintergrund. Ja. Wohin wir dich vielleicht ein bisschen weisen können oder was für Tipps wir dir in die Hand geben können. Ja. Ich finde, du musst aktiv sein, du brauchst vielleicht auch eine psychologische Unterstützung. Du musst auch noch mehr unter Menschen, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Wir überlegen mal was für dich und rufen dich gleich wieder an. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Viel Kraft. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss, Alain. Danke. Ciao. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Hier ist Jutta. Jutta ist 65. Guten Morgen, Jutta. Guten Morgen. Jutta, schön, dass du da bist. Jürgen, jetzt muss ich etwas machen. Ich weiß, du hast das überhaupt nicht gern. Aber du bist einfach ein ganz, ganz, ganz, ganz toller Mann. Ich danke dir. Du machst mich verlegen. Nein, ich weiß, dass es nicht gern ist, aber ich muss es einfach sagen. Ich gucke deine Sendung, glaube ich, seit 15, 16 Jahren. Mhm. Als ich noch berufstätig war, bedingt, aber ich habe es teilweise aufgenommen. Ich habe dann, jetzt bin ich Rentier, also Rentnerin. Und ich wollte nur sagen, ich war in einer ganz schlimmen Phase drin. Ich hätte auch gar nicht den Mut gehabt anzurufen, weil da sind ja Schicksalsschläge, die hauen dich ja voll aus dem Seelen raus. Aber die Ratschläge und die Sätze, die du so bringst, da findet eigentlich jeder für sich irgendwo was. Ja, ich glaube, das würde er jetzt zu dir sagen. Und ich hoffe, dass du noch lang gesund bleibst und vor allem in deinem Umkreis so viel Kraft hast, dass du die Sendung noch lange, lange machen kannst. Das möchte ich auch sehr gerne und ich danke dir für den guten Wunsch. Und darf ich jetzt eine ganz indiskrete Frage stellen? Natürlich. Bist du liiert? Hast du eine feste Verbindung? Egal, Männlein, aber ist völlig egal. Nein, ich bin Single zurzeit. Dann bewundere es mehr. Oder vielleicht gerade deswegen die Kraft. Toll, mein Kompliment, Chapeau. Dankeschön, Jutta. Was ist der Grund jetzt deines Anrufes? Ja, der Grund ist eigentlich was Lustiges. Lustig, aber trotzdem ernst. Ich bin Spermafetischist. Jetzt muss ich aber mal schlucken. Ich schluck's eben nicht. Für die Radiohörer, ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken und hätte mich jetzt fast verschluckt. Ich schlug es eben nicht. Du bist Sperma-Fetischistin. Ja. Und zwar, also ich bin von Haus aus medizinisch-technische Assistentin, über 20 Jahre, 30 Jahre gewesen. Ja. Und mache mir immer Gedanken, was ist Substanz, die dich so umgibt. Und dazu gehört ja nun mal auch Sperma. Natürlich, ja. Und es gibt keine Substanz, die mir jetzt so einfällt, die du natürlich kriegen kannst, die ist Sperma. Sperma ist das reinste Eiweiß, was man sich vorstellen kann. Ja. Ich mache das schon seit über 30 Jahren. Das heißt, du hast einen festen Partner? Ich war fast 15 Jahre verheiratet, ja. Aber ich habe auch immer mit meinen Liebschaften, die ich hatte, immer versucht, Sperma für mich zu behalten, für meinen Hals, für mein Dekolleté und für mein Gesicht. Wie bitte? Und habe das wunderschön eingeschmiert und... Moment. Du pumpst den Menschen, den Männern Sperma quasi ab und verwahrst das für dich dann zu Hause und Nein. In dem Moment, im Liebesspiel, nehme ich das Sperma und schmier mich damit ein. Ach so. Ich kenn's ja in meinem Bekanntenkreis, geht Sperma und gleich waschen und oh Gott, wie eklig und überhaupt nicht. Ach so, nach dem Liebesspiel. Du stellst es nicht in den Kühlschrank und morgens, schick einkaufst. Nein, das wäre zu lang. Ah, ja. Ich hab's noch nicht probiert. Wäre vielleicht möglich, also das habe ich noch nicht probiert. Aber nein, es ist, und ich weiß nicht, du wirst doch auch irgendwo schon mal Sperma gehabt haben, und dann reibt mir das schön ein, und das zieht ganz, ganz schnell ein, und dann ist die Haut danach wunderschön. Du meinst, das ist sogar eine gute Kosmetik für die Haut? Das Beste, und ich wundere mich, dass da die Kosmetik nur weniger gekommen ist. Was meinst du, was alles vielleicht in Nivea-Creme oder in was auch immer drin ist? Aloe ist ja auch ein Eiweißprodukt, ne? Ja. Jetzt, aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, ich bin Zwilling und bin so ein bisschen temperamentvoll und laber gern. Und da war ich mal in so einer ganz honorischen Gesellschaft, wo ich auch normal verkehrt habe. Und dann gibt's da ja so Situationen, wo dann die Männer da hier die Geschäfte machen, und dann, wo die Frauen sozusagen sagen, gut, die Arne ist da, gut, ich war da an der Kosmetik, und ach gut, hab ich das gemacht, und ach nee. Und das, und dann kostet ja so, klar, typische 120, 150 Euro, und ganz, und da habe ich so ganz trocken gesagt, sag mal, du bist doch verheiratet, aber wozu brauchst du Kosmetik? Da habe ich ganz dreist gesagt, sie nennen doch mal das Sperma eures Mannes. Da haben die feinen Damen aber geguckt, was? Ja, ich war fast geächtet. Das glaube ich, das glaube ich. Das macht man in feiner Gesellschaft ja nun wirklich nicht. Aber es ist doch genau das, es ist Dummheit. Lass mich noch mal. Es ist Dummheit, dass es keiner kapiert. Ja. Lass mich noch mal ein bisschen weiter fragen. Also Sperma-Fetischistin. Das heißt, du hast sehr großen Spaß daran, dich mit Sperma einzureiben, weil es gut für die Haut ist. Du nimmst Sperma auch in den Mund? Ja, aber da bin ich wieder geizig, weil da habe ich ja nichts davon. Ach so. Ich will es ja schon im Gesicht haben. Du kennst doch die Konsistenz von Sperma. Ja, Sperma, wenn es dann draußen ist, ganz kurz, das agglutiniert ja, ne? Ich will jetzt keine Fremdwörter sagen. Also das ballt sich ja. So, deswegen musst du das ganz schnell einreiben. Und das ist dann wie so eine Schicht und schön an. Und dann ist das zieht an. Ich habe deinem Redakteur schon gesagt, der hat ja gelacht. Also dein Redakteur ist ja Karneval, verdächtig. Ich habe ihm das erzählt, da hat er gesagt, hast du Kinder? Und habe gesagt, nee. Und das sagt er ganz trocken, naja, Karpune. Aber so hast du denn einen Partner im Moment? Nein, eben nicht. Und das ist genau das Problem. Da kommst du ja nicht so gut an Sperma ran zurzeit. Ja. Das ist jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahren, Du Armes. Ja. Du Armes. Ich mache mir Sorgen um deine Haut. Ja. Ne? Ja, aber das hält lang. Sag mal, wenn man aber so verrückt darauf ist, oder eine Frau, du so verrückt darauf bist, dann musst du es doch auch schon mal probiert und runtergeschluckt haben, oder? Ja, klar habe ich das. Hast du schon, das Spiel gehört das ja auch dazu. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch zu meinen Männern, egal ob jetzt verheiratet oder danach, immer noch gesagt, ach, wenn sie mir, ich will doch bitte was haben für mein Dekolleté. Wie haben die Männer darauf reagiert? Wie haben die darauf reagiert? Gelacht, aber nachher, nachdem sie gemerkt haben, die Reaktion, wie das ist, kein Mann hatte mal erlebt, dass, also jedenfalls mit denen ich zusammen war, mal erlebt, dass eine Frau sich das so angeschmiert hat und gesagt, jetzt warte mal ab. Und dann haben die gefühlt und haben gesagt, Mensch, das ist ja butterzart. Ja, aber ich glaube, den Männern hat das gefallen, ne? Dass du so jeck drauf bist. Aber Jürgen, das ist jetzt kein Akt der sexuelle Geilheit, sondern einfach nur, weil ich davon überzeugt bin und es auch, also ich bin sicher, ich hätte mehr Falten und mein Hals wäre faltiger, wenn ich nicht seit 30 Jahren, und damals ja halt häufiger als heute, ja klar, ne, mit 66, fast 66. Du hast es dann auch schön einziehen lassen über Nacht? Das zieht innerhalb von anderthalb, zwei Minuten. Ja, aber du hast es dann auch die ganze Nacht auf der Haut gelassen und erst am nächsten Morgen weg. Da hat dein Redakteur schon gewartet. Das ist nicht mehr auf der Haut, das ist eingezogen. Ja, da ist nichts mehr da. Ich habe deinem Redakteur schon gesagt, er soll es mal ausprobieren. An sich selber, am Oberschenkel, Hast du das mal Freundinnen oder Verwandten deines Alters erzählt? Also meine ganz engsten kennen meine Story mit dem Sperma. Mhm. Wie aber finden trotzdem, die das? Ich weiß auch nicht. Es ist ungewöhnlich, dass auch eine Frau auch jetzt in deinem Alter da so ganz offen drüber spricht. Hört man auch nicht jeden Tag. Aber Jürgen, ich rede jetzt drüber, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit immer schon krampfhaft versucht, was mir einfallen könnte. Aber das mache ich seit 35 Jahren. Ja. Hättest du auch gut anrufen können zu unserem Thema unbändige Lust. Ja, Ja, das wäre ja falsch. Ich frage mich, aber im übertragenen Sinne vielleicht schon. Vielleicht solltest du doch mal irgendwann, wenn du mal wieder einen Karl hast, ein bisschen was sammeln und irgendwie unter eine Creme mischen. Vielleicht. Das habe ich, ja, nee. Nee, das also, so weit dann doch nicht. Nee, Jürgen, rein chemisch gesehen, wirkt es mit Sicherheit nur, es sei denn, du machst es vielleicht gefriergeschockt, ne, dass du da was machen kannst. Aber gerade diese ganz frischen, reinen Eiweißgabe, das Sperma besteht aus ganz reinem Eiweiß. Deswegen können dir auch keine Allergien passieren. Ich bin MTA, weißt du, ich merke, wie begeistert du bist. Du lachst mich auch aus. Nein, ich lache dich nicht aus. Nein. Ausgelacht. Nein, deswegen. Ich lache dich nicht aus. Ich respektiere das und finde das wunderbar, dass du uns das erzählt hast. Ich bedanke mich dafür. Noch mal, wirklich, es würde mich mal freuen, wenn ihr es einfach mal ausprobiert, wie schnell das einzieht. Genau. Dein Redakteur da. Das haben wir jetzt. Wann hast du das ausgewaschen? Also, da gibt's nichts zum Wegwischen oder Waschen. Jutta, ich danke dir und wir danken dir für den guten Tipp. Und mich hat's gefreut, alles Gute. Am Telefon zu haben. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch alles Gute und vor allem lange und viel Gesundheit und noch weiterhin viel Kraft. Danke, Jutta. Alles Liebe. Tschüss. Okay, dir Ciao. Auch. Tschüss. Unsere Jutta. Hier ist Ingrid. Ingrid ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ingrid. Ach, ich hab das schon. Ja, weswegen hast du angerufen? Im Vorfeld erzählt. Ja, aber das weiß ich nicht. Das hast du mit meinen Kollegen besprochen. Das hab ich, ja. Mhm. Erzähl doch mal so von vorne. Seit circa 17 Jahren habe ich keinen Sex mehr. Seit 17 Jahren nicht mehr? Nein. Wie kommt das? Ich hatte einen Partner gehabt, den hatte ich kennengelernt. Mhm. Das war unter vielen, war das eine sehr große Liebe zwischen uns. Ja. Er war circa 9 Jahre jünger. Mhm. Und wir sind nach Holland gefahren. Mhm. Da haben wir eine Woche Urlaub gemacht. Ja. Und da sagte auf einmal zu mir, Ingrid, mir ist nicht gut. Ich sage, was hast du denn? Er sagt, fahr du mal weiter mit dem Auto. Weil ich ja selber auch Auto fahre. Mhm. Und da sagte er noch, als wir zu Hause ankamen, ich muss mich hinlegen, mir ist nicht gut. Mhm. Da habe ich gedacht, oh. Kein gutes Zeichen. Er hatte auch plötzlich ganz gelbe Augen. Oje. Und da sagt er noch zu mir, lass das Gepäck drin im Auto, du kannst es nicht tragen, weil ich ja auch schwer krank bin noch dazu, also geworden danach. Mhm. Und ich habe es aber trotzdem rausgeholt, weil ich das Gefühl hatte und die Intuition, mhm, da stimmt was nicht. Was war denn dann mit ihm? Da passiert was. Was ist passiert? Ja, der ist bei mir zu Hause. Wir hatten ja zusammen gewohnt. Mhm. Auf dem Bett. Plötzlich. Ich hatte gerade die Türe aufgemacht. Dann wart ihr wieder zu Hause? Ach. Ich sag, ihr wart dann zu Hause wieder? Ja, wir waren zu Hause. Ja. Und was ist da passiert? Da hat er sich auf... ist er reingegangen, sagte Ingrid, ich leg mich was hin. Mhm. Mir ist es nicht gut. Mhm. Ja, und in der Zeit habe ich schnell den Wagen leergeräumt. Ich hatte so eine komische Vorahnung. Was ist denn da mit ihm passiert? Ja, ich kam wieder rein. Und ist er plötzlich ins Koma gefallen. Mhm. Da sah ich nur noch, wie Schleim aus dem Mund lief. Ist er an diese... Und da habe ich schnell den Krankenwagen angerufen. Ja. Die kamen auch sofort, hatten ihn mitgenommen. Hoch zum Venusberg in die Klinik. Ist er dann daran verstorben? Ja. Und das war ungefähr vor 17 Jahren? Ja. Und ich war dabei. Was für eine Erkrankung hatte er? Was war das? Leber- und Nierenversagen. Ja. So, das war eine große Liebe. Deine große Liebe ist vor 17 Jahren so tragisch ums Leben gekommen oder verstorben. Ja. Und seitdem hast du keinen Sex mehr. Nein. Meine Freundin, die hat mich, die damals noch aktuell waren, die hatten schon gesagt, das verstehe ich nicht und so weiter. Ach, sage ich, muss man alles verstehen. Der hat meine Liebe mit ins Grab genommen. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass du nicht ganz auf Sex verzichtet hast. Das heißt, doch, doch. Du hast auch keinen Sex mit dir selbst. Nein, nix. Warum nicht? Tote Hose. Warum nicht? Ja, Domian, hinterher wurde ich auch schwer krank. Mhm. Ich hatte dann erst schweren Brustkrebs. Die Brust wurde abgenommen, die rechte. Mhm. Und jetzt vor drei Jahren, hat die linke gesponnen. Mhm. Das war die schwerste OP. Da waren die Lymphen angegriffen, alles angegriffen. Mhm. Das heißt, du hast auch gar keine Lust auf Lust. Und hat dann mit die andere Brust auch abgenommen. Und ich kann ehrlich sagen, also ich wünschte, ich würde mal einen lieben, netten Menschen kennenlernen, aber ich lerne immer nur welche kennen, die mich be- und ausnutzen. Das heißt, du würdest schon gerne wieder mal Sexualität erleben? Ja. Ja. Dann fang doch mal einfach mit dir selbst an. Nee. Warum nicht? Hab ich versucht, geht nicht. Und warum nicht? Aber das kann sein, Domian, ich musste diese Anti-Hormone nehmen, mhm, damit der nicht nochmal neu ausbricht. Ach so, verstehe. Vielleicht. Das sind so Tabletten. Das hängt auch damit zusammen, dass du vielleicht gar nicht so eine Lust hast. Glaub, ja, kann sein. Mhm. Liegt es denn vielleicht auch daran, dass du 17 Jahre ganz abstinent gelebt hast, dass du irgendwie deinem verstorbenen Freund treu bleiben wolltest? Ja. Ja? Ja. Habt ihr darüber gesprochen? Mal, dass wenn jemand stirbt, man nicht einen neuen Partner suchen möchte? Nein. Ja, so mal angedeutet, ne? Das heißt, du hättest ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du dich auf einen neuen Mann eingelassen hättest? Ja. Aber nach 17 Jahren, finde ich, Ingrid, muss man das schlechte Gewissen nicht mehr haben. Ich weiß das, Domian, aber ich hab das alles noch nicht verkraftet. Mhm. Ich habe das noch nicht aufbauen können. Obwohl das so lange her ist schon. Ja. Ja. Das heißt, das sitzt immer noch tief als Traurigkeit und als Schmerz in dir. Ja. Mhm. Dennoch, aber das ist ja oft in solchen Fällen, da ist auf der einen Seite der Schmerz und die Traurigkeit und die Trauer, egal wie lange es her ist, auf der anderen Seite aber schon auch eine Sehnsucht, vielleicht nach Liebe, nach Zärtlichkeit, vielleicht sogar irgendwann nach Sexualität wieder. Da ist beides. Das stimmt. Mhm. Nun bin ich lebe sehr, sehr zurückgezogen. Mhm. Ich bin Mutterseelen allein, die Freunde sind weg. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn du nach 17 Jahren noch so sehr damit beschäftigt bist. Es wäre gut, wenn du von dieser Trauer loslassen könntest. Tja. Ich glaube, dass es dir und deinem Leben sehr gut täte. Was immer dann auch passiert mit vielleicht irgendwelchen neuen Bekanntschaften. Aber grundsätzlich, glaube ich, wäre es sehr gut für dich. Hast du mal überlegt, für diese Geschichte mal zu einem Therapeuten zu gehen? Oder wegen dieser Geschichte? Ich war doch. Habt ihr darüber auch gesprochen, über die Trauer? Ach, der ist doch verrückt. Ich habe noch keinen Anständigen gefunden. Naja, stattdessen hat er mir Pillen verschrieben. Ja, da konnte ich doch verzichten. Das verstehe ich gut. Ja, also. Ach, es ist immer so schwer, einen guten Therapeuten zu finden. Ja. Ich glaube, wenn du in gute Hände kommen würdest, könnte man dir gut weiterhelfen. Denn ich habe den Eindruck, dass du etwas auf der Stelle trittst. Ich trete auf der Stelle. Mhm. Obwohl ich jetzt lachen muss, aber das stimmt. Mhm. Zumal ich auch nicht rausgehen kann. Ich traue mich nicht mehr allein rauszugehen. Siehst du, da kommen noch eine ganze Menge Sachen dazu. Nee, ich habe noch eine schwere Hüftarthrose. Ja. Und dann hat man mir einen Gehwagen. Ingrid, meine nette Psychologin, die Magdalena, hat zugehört. Die kenne ich. die, ja, die ist auch schon bekannt hier, weil ich die so oft nenne. Ich habe auch selber schon oft mit ihr gesprochen. Heute? Nee. Vorher ja. Ach so, da hast du mal irgendwann im Hintergrund angerufen, das kann sein, das weiß ich nicht. Wir versuchen das nochmal. Vielleicht kann die Magdalena dir ja doch noch den einen oder anderen guten Tipp geben. Ich finde, du müsstest etwas unternehmen. Ja, das finde ich auch. Ja, finde ich auch. Aber Domian, ich möchte mich für deine lieben Worte herzlich bedanken. Sehr gerne. Ich schaue jede Nacht deine Sendung. Und wenn du am Wochenende nicht da bist, könnte ich weinen. Ich danke dir schön. Ich danke dir auch, liebe Ingrid. Und wir werden uns jetzt gleich bei dir nochmal melden. Und von Herzen alles Gute. Hoffentlich geht's bergauf. Ja, danke schön. Alles Liebe. Tschüss. Danke, Domian. Ciao. Tschüss. Ciao. 31 haben wir. Und nächste Woche heißt unser Thema übersinnliche Phänomene. Ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die schon Geister gesehen oder in irgendeiner Weise erlebt haben. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die eine übersinnliche Begabung haben, die auch beweisbar ist. Also wir wollen Fakten hören. Und gerne mit Leuten, die schon mal etwas völlig Unerklärliches, was auch immer es sein mag, erlebt haben, die sich darauf gar keinen Reim machen können. Übersinnliche Phänomene nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. Gerne nächste Woche vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung natürlich auch. Übersinnliche Phänomene, unser Thema nächste Woche Mittwoch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Daniela. Daniela ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Daniela, um was geht's bei dir? Ich habe 3 Affären. Oh. Das haut mich ja um. Ja. Die laufen parallel nebeneinander. Alle 3. Wissen die Knaben voneinander? Nein. Wie alt sind die Knaben? Der eine ist 60, der andere ist 57 und der dritte ist 46. Du bist ja ein heißer Feger. Nein. Nein? Nein, bin ich nicht. Wie lange läuft denn das schon? Also der erste läuft 14 Jahre, der zweite, der läuft seit 3 Jahren und der dritte ist jetzt neu dazugekommen. Warum 3? Ja, weil ich keinen festen Partner finde, der mich unterstützt. Ja. Sind diese Affären gebunden in anderen Beziehungen? Ja. Ach so, alle 3? Alle 3. Und alle 3 meinen, die wären die einzigen. Das heißt, du wärst im Prinzip gerne mit einem dieser 3 Männer ganz zusammen, aber es geht nicht? Nein, es geht nicht. Die trennen sich alle 3 nicht. Es ist also ein ganz schweres Problem, das zu organisieren. Das wollte ich gerade fragen. 3 Männer zu organisieren, zu managen, ist sehr schwierig. Ja. Dass die nichts voneinander wissen. Nein, die wissen alle 3 nichts voneinander. Nee, ich meine, das ist schwer zu managen, dass die dann nichts voneinander wissen. Ja, der erste, den ich schon 14 Jahre habe, der kommt von ganz weit weg. Der kommt nur alle 2 Monate. Gut, das ist einfach zu managen. Das ist einfach zu managen. Bloß der zweite, der wohnt hier in der Nähe, ist aber ein Schichtler. Das kann ich auch noch managen, bloß der dritte, der jetzt dazugekommen ist. Das wird hier schwierig. Warum? Weil der ist arbeitslos und ständig Zeit. Was? Und ständig was? Und ständig Zeit. Und hat ständig Zeit? Ja. Aber dieser dritte ist auch in einer festen Beziehung und der will... Alle 3 sind in einer will nicht raus. Beziehung. 2 sind verheiratet und der dritte ist in einer festen Beziehung. Da hast du aber auch ein Händchen immer für die falschen Männer. Ja, genau. Wie hast du den letzten, den neuesten kennengelernt und wo? Den habe ich hier in meiner Nähe kennengelernt. Er hat mich angesprochen, wir haben zusammen einen Kaffee getrunken und ja. Wo hat er dich angesprochen? Auf der Straße? Nee. Nein, es war so ein Kaffee, da habe ich gesessen. Ach so. Ich habe einen kleinen Hund und da hat er mich angesprochen. Ich weiß nicht, ich bin blond, ich habe Naturlocken, keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß nicht, was die Männer reißt. Alle sind sie 3 in mich verliebt und jeder meint, er wäre der Einzige. Aber ich möchte das eigentlich. Aber so richtig verliebt ja eben auch nicht, sonst würden sie ja ihre anderen Beziehungen aufgeben für dich. Genau, genau, genau. Bist du unglücklich in dieser Situation? Ja und nein. Wahrscheinlich ja, weil du was Festes und Dauerhaftes suchst. Ja. Und nein, wahrscheinlich, weil das besser ist als nichts, wenn du sowas laufen hast. Ja. Aber drei Affären, ich weiß es nicht. Es überfordert mich, aber ich bin auch glücklich, wenn jemand da ist. Zum Beispiel diese Affäre, die 14 Jahre läuft. Ja. Ihr beiden kennt euch dann ja schon sehr gut, wenn man so lange miteinander... Domian, das ist mein Seelenverwandter. Fragt der dich denn nicht? Hey, läuft da noch irgendwas anders neben mir? Nein. Wahrscheinlich ist es ihm auch egal. Es ist ihm egal. Es geht ihn ja auch gar nichts an. Er hat ja auch seine Frau. Also kannst du deine Sachen auch haben. Ich kenne seine Frau. Ich kenne seine ganze Familie. Ach du je. Ich habe sie auch schon besucht. Na, das ist aber eine komische Situation für dich. Für mich, ja, natürlich. Wir müssen Theater spielen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Kommst du dir nicht schäbig der Frau gegenüber vor? Nee, weil ich weiß, was da abläuft. Weil er das nicht kriegt von seiner Frau, was er von mir kriegt. Mhm. Es ist die Vorgängerin, die eben gesprochen hat. Genau so geht's ihm. Ah ja, ah ja. Mhm. Und bei mir bekommt er das. Ja. Das ist der Mann, der mich wirklich seelisch versteht. Das heißt, mit dem würdest du am liebsten zusammen sein? Ja. Und warum trennt er sich denn nicht von seiner Frau, wenn da nichts mehr läuft? Weil er Haus und Kind und das ist alles, und er ist so ein Mensch, er lässt seine Frau nicht im Stich. Mhm. Und ich verstehe das auch. Mhm. Du machst ihm keine Vorwürfe? Nein, um Gottes Willen. Und der, mit dem du 3 Jahre zusammen bist, wie sieht's da aus? Der hat 21 Schichten, das kann ich immer noch managen. Der hat auch 2 Kinder. Ja. Und er liebt seinen Sohn abgöttisch. Und er liebt aber auch mich. Und bei ihm läuft auch nichts sexuell zu Hause. Mhm. Die Erfüllung erfahren sie bei mir. Du hast also diese Männer noch nie unter Druck gesetzt? Nein. Ja. Jetzt kann das natürlich, du bist jetzt 50, das ist ja noch kein Alter, das kann jetzt noch lange so weiterlaufen. Soll das so weiterlaufen? Nein. Das glaube ich. Das würde mich auch irgendwie irre machen auf Dauer. Ja, macht es mich auch. Es würde mich irre machen, es würde mich stressen, wie ich das managen soll. Ja. Und ich hätte dann auch noch immer die große Sehnsucht, ich will ja eigentlich was Richtiges haben und nicht nur so Affärenzeug. Ja, genau. Also musst du mehr auf die Rolle gehen, Daniela. Meinst du? Ja, die werden dir nicht ins Haus schneien, die Männer. Ja, aber die Männer in meinem Alter, die haben alle, sag ich mal, entweder sind sie verheiratet oder sie haben Lasten. Ja, ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Und mit auf der Rolle gehen ist auch sehr schwierig in dem Alter. Ja. Das heißt, du musst andere Medien, bist du internetaffin? Gehst du ins Internet? Ich bin im Internet, ja. Ich bin auch in vielen Foren. Ja gut, dann da bestünden natürlich auch schon Möglichkeiten. Aber die erste Frage ist ja, willst du Tabula Rasa machen? Willst du klar Tisch machen mit den Männern? Nein. Nein, das heißt, du willst es schon eine Weile weiter... Ich will nicht verletzen. Ich bin ein Mensch, der niemanden verletzen möchte. Sie haben sich nun mal in mich verliebt. Mhm. Und ich mag sie jeden auf seine Weise, wie sie da sind. Gut, aber du müsstest sie spätestens dann verletzen, wenn du dich wirklich verliebt. Dann muss ich sie verletzen. Und der andere wirklich mit dir auch zusammen sein will. Ja. Das heißt, du wirst so lange mit denen weitermachen, bis du etwas anderes gefunden hast. So höre ich das raus. Ja. Ja, aber dann musst du auch was unternehmen. Hm? Dann musst du auch was unternehmen und suchen. Ich suche nicht mehr, ich lasse mich nur noch finden. Dann darfst du dich nicht mehr von den Falschen finden lassen. Ja. Und dann kannst du denn mit dem Dritten nicht Schluss machen, mit dem Arbeitslosen, damit die ganze Situation ein bisschen entstresst wird. Oder mit einem anderen, ich weiß nicht, welcher dir weniger am Herzen liegt. Sag mir nicht, dass ihr alle... Ja, am Herzen. Ja, gut. Daniela. Das ist ja das Schlimme. Dann telefonieren wir im Monat nochmal, dann ist ein Vierter da. Und dann sagst du, alle 4 liegen mir am Herzen. Was machen wir dann? Nein, um Gottes Willen. Keiner mehr dazu. Das schaffe ich nicht mehr. Eben, da muss man ja auch für sich jetzt irgendwie eine Linie finden. Was will ich? Ja, gut, die ersten beiden werden sich nicht trennen. Bei dem Dritten weiß ich es nicht. Ach, da besteht vielleicht die Möglichkeit bei dem Dritten. Ja. Wie klappt das so mit der Seelenverwandtschaft mit dem Dritten? Gar nicht. Ach, gar nicht? Gar nicht. Das ist ja der Erste, den ich 14 Jahre lang kenne. Das ist wirklich mein Seelenverwandter. Der versteht mich, da habe ich die Schulter zum Annehmen. So, dann würde ich an deiner Stelle, um das Ganze zu entkrampfen und zu entstressen, mich von dem Allerneuesten trennen. Aha. Du sagst, mit dem 14-Jährigen verbindet dich eine große Seelenverwandtschaft und ja. mit dem anderen verstehst du dich auch gut. Ja. So, dann würde ich mich erstmal auf die beiden konzentrieren und mich anstrengen, dass ich einen dauerhaften Partner finde. Mhm. Bist du berufstätig noch? Nein, ich bin Rentnerin. Ja. Ich bin Rentnerin. Mann, Daniela. Ja. So, wie lange liegt das denn zurück, dass du eine längere Beziehung hattest? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Das heißt, du hattest eine Beziehung, während du da mit den anderen ja, rumgegangen bist? Ja, ja. Na hör mal, jetzt bin ich aber von Socken. Wieso das? Ich konnte ihn nicht fallen lassen. Nein, das ging nicht. Moment, du warst mit einem Mann wirklich zusammen und der hat dich auch geliebt. Und dennoch hattest du diese 14-Jährige, die jetzt dauerhafte 14-Jährige Beziehung auch nebenher noch laufen. Ja. Das heißt, du hast deinen Mann, den du liebst und der dich geliebt hat, betrogen. Er hat mich nicht geliebt, er hat mich ausgenutzt. Das habe ich später erfahren. Wie, hattest du denn mal in deinem Leben eine wirklich glückliche Zeit nur mit einem Mann? Ja. Wie lange liegt das zurück? 15 Jahre. Wie? 15 Jahre. 15 Jahre. Also ich war 18 und da habe ich meinen ersten Mann kennengelernt und mit dem war ich wirklich sehr glücklich. Und lange zusammen dann auch? Ja. Ja, ich höre es. Mit dem hatte ich auch gerne Kinder gehabt. Das war der einzige Mann, mit dem ich Kinder haben wollte. Aber sonst nicht. Ich bin auch kinderlos. Mhm. Tja, Daniela, ja. Ich sage reduzieren und suchen. Nein, ich möchte nicht mehr suchen. Die finden mich ja, das ist ja das Schlimme, die finden mich ja. Ja, aber vielleicht ist genau das der Fehler. Vielleicht solltest du aktiv sein, vielleicht hast du dann eine größere Chance, dass du auch das findest, was du willst. So sitzt du passiv da und lässt dich pflücken, wie eine Blume. Ja. Und so funktioniert es offensichtlich nicht so gut. Ich bin auch ein bisschen überfordert jetzt mit dem Dritten. Ja, deswegen lass es sein. Mensch, lass es sein. Wenn du so ein Gefühl schon hast, lass es sein. Ja. Ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Glück, dass du einen guten Typ bald findest. Ich hoffe es. Aber so einen richtigen tollen Kerl, mit dem du der die Welt nochmal neu... Der in beiden Beinen in dem steht, der die Schulter für mich ist, wo ich mich anlehnen kann. Ja, genau. Den ich lieben kann. Richtig lieben kann. Von Herzen. Ich wünsche es... Den ersten auch liebe von. Bitte? Obwohl ich den ersten auch liebe von habe. Die 14 Jahre sind ja nun nicht wegzuwischen. Ja. Ich drücke dir die Daumen, wünsche viel Glück, Daniela. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. Ach, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, auf die übersinnlichen Geschichten. Das hören wir ja immer sehr gerne hier. Und ich weiß, dass ihr auch solche Geschichten gerne habt. Vieles belächelt man ja. Aber ich sage es ja immer wieder, es gibt schon Phänomene, die glaube ich auch, und die sind so unerklärlich und teilweise so gruselig, dass uns alle schaudert, wenn wir das so hier hören. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Heute haben wir nur Frauen. Ah nee, Alando war der Erste, das war ein Mann. Sarah ist 26. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Hallo Sarah, um was geht's Hallo. Bei dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ja. Dass mich meine Vergangenheit immer wieder einholt irgendwie. War das eine schlechte Vergangenheit? Ja, eine ganz schlechte. Ja. Magst du ein bisschen erzählen? Hat schon in der Kindheit angefangen irgendwie mit Missbrauch, ja. Mhm. Dann war ich im Heim und ja, jetzt bin ich so weit, dass ich schon Heroin konsumiere. Ja. Oh. Mhm. Wer hat dich denn missbraucht? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Also ich denke, mein Onkel, aber so genau weiß ich das nicht. Also ich träume manchmal irgendwelche Klamotten, aber irgendwie ist das, glaube ich, die Sperre ist da drin im Kopf. Also du hast das Gefühl, irgendwas Schlimmes ist da passiert, aber du kannst es gar nicht so richtig zuordnen. Ganz genau, ja. Und warum bist du im Heim gewesen und nicht bei deinen Eltern? Also ich bin mit meiner Mutter gar nicht aufgewachsen, sondern eher bei meinen Großeltern. Und mein Opa war Alkoholiker, also meine Oma auch geschlagen und so weiter. Ach so, also da auch nichts Gutes erlebt. nichts Gutes erlebt, genau. Und dann war ich aber im Heim, dann habe ich eigentlich was Tolles erlebt. So, da war es eigentlich in Ordnung. Mhm. Bis ich danach dann zu meiner Mutter gegangen bin. Irgendwann. Wie alt warst du da? 15 ungefähr. Ah ja. Mhm. Ja. Und wie lange hast du dann bei deiner Mutter noch gelebt? Ja, das war das Problem halt. Meine Mutter ist anschaffen gegangen. Ach je. Mhm. Ja, und da habe ich halt, natürlich habe ich auf meine Geschwister, also die in meinem Bruder schon auf der Welt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ja, dann haben die halt mich schon im Blickfeld gehabt. Also die haben sich da schon für mich interessiert, so die Zuhälter, ne? Ach du je. Also haben die nur abgewartet, so. Und haben die dich gezwungen, irgendwann mitzumachen? Ja, irgendwann. Mhm. Das heißt, du hast auch als Hure irgendwann gearbeitet. Genau. Ja, ich bin dann auch anschaffen gegangen und ich bin dann auch irgendwann schwanger geworden. Von einem Freier? Aber durch einen One-Night-Stand. Nee. Durch einen One-Night-Stand, aber ich bin. Ist das Kind zur Welt gekommen? Schwanger. Bitte, Entschuldigung. Ist das Kind zur Welt gekommen? Ja, klar, mein Sohn ist jetzt 8 Jahre alt. Und ja. 8 Jahre. Und ziehst du ihn auf? Lebt er bei dir? Nee, der lebt bei seinem Vater. Ist gut so. Wie lange bist du anschaffen gegangen? 2 Jahre. 2 Jahre, aber ich wurde auch geschlagen. Also es war noch... Hast du aber so richtig Pech gehabt. Das fing von der Kindheit an und zwar immer wieder schlimm und noch schlimmer. Was machst du heute? Du bist 26 erst. Was machst du heute? Ich bin jetzt, wie gesagt, drogenabhängig, ne? Alkohol habe ich, habe ja auch Leberzirrhose. Du hast schon Leberzirrhose in deinem Alter? Ja, ich habe mit 12 Jahren halt angefangen, Alkohol zu trinken. Das heißt, es gibt ein Alkoholproblem und Heroin nimmst du? Mhm. Noch was? Ja, alles eigentlich. Kannst du eigentlich. Mhm. Heute auch schon? Wir reden jetzt auch in einem Zustand? Nee, ich bin im Moment ganz klar soweit. Ja. Also, ich war vorgestern am Zahnarzt, der meinte auch... Ich wäre gegen alles resistent. So. Wie finanzierst du denn deine Drogensucht und dein Leben überhaupt? Na, ich weiß nicht. Es läuft einfach so. Ich laufe einfach. Also ich so vor mir her, so, ich weiß nicht. Machst du kriminelle Sachen? Nee. Ich bin eigentlich ganz lieb, nee, so nicht. Und gehst du auch jetzt nicht mehr anschaffen im Moment? Nee, aber trotzdem holt das einen immer wieder ein, so die. Ich bin immer noch so in der gleichen Stadt und, ne. Wie lange irgendwie geht das jetzt mit dem Heroin schon? Ja, so seit einem halben Jahr. Ja. Gott sei Dank noch nicht so lange. Das heißt, da kann man noch die Notbremse ziehen. Na, aber ist trotzdem schon einmal gelatscht, ist gelatscht. Natürlich, ja. Und der Alkohol, wie viel Alkohol trinkst du am Tag? Der Alkohol, ja, ich trinke seit ich 12 bin. Ich bin Alkoholikerin und, ja, deswegen habe ich auch meine Leberzirrhose jetzt schon mit 26. Also ich habe keinen Hepatitis oder dies oder das. Ne? Sarah, klär mich mal auf. Ich weiß das nicht genau. Wenn man in dem Alter schon Leberzirrhose hat, besteht da die Hoffnung, dass sich das nochmal reguliert? Nicht so gut. Ist nicht gut. Also da müsste... Meine Mutter könnte mir vielleicht irgendwie ein Stück abgeben, aber... Also auf dem Wege ging es dann schon. Na, das würde auf diesen Weg. Und die Voraussetzung wäre natürlich, dass du dein ganzes Leben radikal veränderst. Ja, aber die sagt zu mir, und was willst du mit dem Stück, kannst du dann mit der Donne versaufen, zum Beispiel jetzt. Willst du denn dein Leben verändern? Eigentlich, ich weiß nicht, ich habe im Moment so viele Selbstmordgedanken, weißt du? Hängst du nicht an deinem Kind, auch wenn es nicht bei dir lebt? Doch, ich bin froh, dass der Einzelne geschafft hat. Doch, mein Sohn ist wirklich, der ist toll. Ist der Beste. Ja. Wie oft siehst du deinen Sohn? Na, ich kann ihn sehen, wann ich will eigentlich. Aber manchmal, wenn ich dann halt nicht so gut drauf bin, dann möchte ich ihn das halt auch nicht antun. Verstehe. Mich hat gerade deine Rührung gerührt, Sarah, als du mit deinem Sohn gesprochen hast. Ja. Das finde ich sehr sympathisch. Das finde ich sehr nett. Ja, ich liebe ihn. Und ich glaube, wenn du überhaupt eine Chance noch im Leben hast... Du hast wirklich schon ziemlich viel Scheiße erlebt, das muss man so klar sagen. Ja. Und unverschuldet. Könntest du, glaube ich, deine ganze Kraft aus dem Gedanken ziehen, ich mache das für meinen Sohn. Ich will meinen Sohn aufwachsen sehen und ich will sehen, wie er später ein junger Erwachsener ist. Dafür tue ich es. Dafür so tue ich das. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber guck mal, ich denke das so, weißt du, der ist da sein Papa und dem geht's gut. Was meinst du, wie traurig der wäre, wenn die Mama stirbt? Das stimmt schon, ja, ich weiß. Ich habe auch nur eine kleine Schwester und ich habe auch nur einen Bruder, der ist auch voll toll. Ja, das musst du dir alles vor Augen halten. Und das muss für dich eine Motivation sein, den schweren Weg. Der ist schwer, das weiß ich für dich. Wenn du jetzt in eine Klinik gehst, und ich glaube, es wird wahrscheinlich nur über eine Klinik gehen. War ich ja schon. Hey, dann musst du nochmal. Aber das ist der einzige Weg. Wenn du immer deinen Sohn vor Augen hast und dass du deinen Sohn so lange wie möglich noch erleben darfst und er dich erleben darf. Ja, für den tut's mir leid. Hast du einen guten Arzt, einen guten Therapeuten an deiner Seite? Ja, ich war ja auch schon mal in Therapie und nicht in Therapie, in der Entgiftung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm, in der Entgiftung war ich schon, ja. Aber ich habe immer wieder abgebrochen, so kurz vorher, ich weiß nicht. Sarah, du musst in eine Klinik. Das war nicht gut, ja, weiß ich. Du musst in eine Klinik. Da führt kein Weg dran vorbei, da müssen wir gar nicht weiterreden. Und die Ärzte haben mir auch gesagt, so wenn ich so, also das dauert nicht mehr lange, ja. Also so drei bis fünf Jahre haben die gesagt, dann werde ich wohl sterben. Also ja, ich werde dann nicht mehr. Das darfst du deinem Kind nicht antun. Nicht so alt werden, ja. Ja, ich weiß. Du aber musst, ich bin froh, dass er dann Papa ist. Du musst, ja, aber die Mama ist auch wichtig. Du musst es für dein Kind tun. Du musst es tun. Jetzt wird dich Magdalena anrufen, meine Psychologin. Bitte, okay. Bitte sprich mit ihr. Aber ich freue mich sehr doll. Bitte sprich mit ihr. Okay. Wahrscheinlich wird sie dir auch noch die eine oder andere Klinik empfehlen können. Okay. Speziell für deinen Fall. Bitte mach es. Mach es für dich und mach es für dein Kind. Mach es für deinen. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen. Ja. Mach es für dein Leben. Okay. Sarah, viel Glück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Alles Gute und viel Kraft. Ich dir auch. Dankeschön. Du okay. Legst auf, wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Tschüss, ciao. Hier ist Hassan, 19 Jahre. Guten Morgen, Hassan. Hallo, Domian. Hallo, Hassan. Du bist heute der zweite Mann in der Sendung, das freut mich. Ja, dankeschön. Nichts gegen die Mädels, ich freue mich natürlich auch über die Mädels, aber es ist immer schön, wenn es gemischt ist. Hassan, um was geht's? Ja, also ich habe eine sexuelle Vorliebe, die nicht unbedingt alle teilen, sage ich jetzt mal. Und zwar, ich habe einmal die Objektliebe, also ich finde Sex mit Objekten ästhetischer als mit Frauen. Mhm. Und daher, also ich habe gerne Geschlechtsverkehr mit Kameras. Mit Kameras? Ja, mit Kamera. Nun haut mich das ja so nicht mehr so von den Socken und um, weil ich das schon einige Male hier gehört habe und ich weiß, dass es in der Tat das Phänomen der Objektsexualität gibt. Früher, vor 10 Jahren, hätten die Leute gedacht, Hassan hat einen Sprung in der Schüssel. Mit Sicherheit. Aber das ist nicht so. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Du hast Geschlechtsverkehr oder Sex mit einer Kamera. Genau. Wie macht man das? Beschreib mir erstmal die Kamera. Also ich habe eine Spiegelreflexkamera zum Geschlechtsverkehr, weil die anderen sind nicht unbedingt groß genug, als wenn es damit möglich wäre. Ich kann sagen, Spiegelreflex ist so ein fettes Ding. Genau. Ja. Und da führe ich meinen Penis jetzt nicht in den Kamerabody selbst ein, sondern ins Objektiv. Also ich habe mir extra ein Objektiv dafür gebaut. Ach so. Aber ein normales Objektiv. Mhm. Ausgehöhlt, habe die Linsen rausgenommen und es innen mit Schaumstoff und Folie und anderen Materialien weich gemacht, damit ich mich nicht mehr verletzen kann. Ja. Und habe dann durch dieses Objektiv mit der Kamera Geschlechtsverkehr. Mhm. Das ist schon sehr bizarr. Für uns, die wir sowas nicht nachempfinden können. Das ist sehr bizarr. Geht es so weit, dass du ein Empfinden für die Kamera hast? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich liebe meine Kamera, durchaus, mit der ich Geschlechtsverkehr habe. Bedeutet mir ziemlich viel und wenn die mir heute mal abhanden kommen würde oder kaputt gehen würde, ich glaube, das wäre nicht schön für mich. Sprichst du mit der Kamera? Selten. Also eigentlich nicht. Hat die Kamera einen Namen? Nein, die Kamera hat keinen Namen. Also ich nenne sie dann meistens bei ihrer Modellbezeichnung, wie dieser Hersteller auch nennen würde, aber einen Namen habe ich ihr nicht gegeben. Wo bewahrst du die Kamera, die für dich so wichtig ist, auf? Die hat ihre eigene Tasche. Ja. Da steht die immer drin und die steht immer an einem und demselben Platz bei mir rechts unterm Schreibtisch. Wer weiß von dieser sehr ungewöhnlichen Leidenschaft, die du da pflegst? Nur ich. Und jetzt ich und ein paar andere Leute. Und die Zuhörer. Wahrscheinlich würden die Leute schon sehr die Nase rümpfen, wenn deine Freunde das wüssten. Mit Sicherheit würden die das tun. Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja selber keine Freundin zurzeit. Ich bin Single. Du bist 19 Jahre erst alt. Ja. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, du tickst in eine sehr exotische Richtung, nämlich in die Richtung der Objektsexualität? Wann war das? Also ich mache seit einem Jahr Fotografie als Hobby. Mhm. Und habe dann natürlich auch direkt eine eigene Kamera mir zugelegt. Mhm. Und vor einem halben Jahr habe ich dann irgendwie gemerkt, diese Kamera zieht mich an. Mhm. Auf einer ganz speziellen Ebene. Und dann habe ich es halt einmal ausprobiert, indem ich die Kamera an mir gerieben habe. Mhm. Und das hat mir Spaß bereitet. Mhm. Und seitdem mache ich das regelmäßig seit einem halben Jahr. Nun sind solche Kameras ja recht teuer. Deine war wahrscheinlich auch teuer. Definitiv. Wie viel hat die gekostet? Also damals, als ich sie gekauft habe, waren das 600 Euro, die ich ausgegeben habe für die Kamera. Aber mittlerweile habe ich zum Fotografieren schon eine andere Kamera. Ich wollte gerade sagen, und dann halt noch meine erste, mit der ich Geschlechtsverkehr habe. Genau, also die erste, mit der du Geschlechtsverkehr hast, die musstest du ja dann zerstören. Mit der kannst du ja nicht mehr fotografieren. Fotografieren kann ich mit der nicht mehr, das ist richtig. Hat dir das leid oder wehgetan, sie zu zerstören? Am Anfang, es hat schon nicht sehr viel Überwindung gekostet. Das glaube ich, weil du hast ja in die Existenz der Kamera eingegriffen. In ihr Wesen. Kann man so sagen, ja. Mhm. Also am Anfang war es für mich erstmal natürlich eine Hemmschwelle, diesen Umbau vorzunehmen, damit auch Geschlechtsverkehr möglich ist, ohne dass ich mich verletze. Aber ich finde, am Ende habe ich das Gefühl, ich habe der Kamera damit ja auch was Gutes getan, weil ich das Gefühl habe, sie hat Spaß daran. Ja, das erlebt nicht jede Kamera, muss man so sagen. Auf jeden Fall. Nun kannst du ja da nicht großen Geschlechtsverkehr mit haben. So tief ist ja die Kamera nicht. Also so weit kriegst du deinen Penis da ja gar nicht eingeführt. Dafür habe ich mir extra ein langes Objektiv zugelegt. Verstehe, okay. 200er Brennweite und da passt das schon. Mhm. Wenn du so in die Zukunft denkst oder in die nächste Zeit, könntest du dir dennoch vorstellen, dich wieder mal mit einer Frau zu treffen, mit der Sex zu haben, dich sogar in eine Frau zu verlieben? Also, ich möchte sagen, gänzlich ausschließen will ich es auf keinen Fall. Weil ich denke mir, ich bin da sehr offen. Und wenn ich eine Frau treffen sollte, in die ich mich verliebe und die ich auch lieben kann, dann ist es natürlich für mich selbstverständlich, dass das auch möglich ist. Mhm. Ich habe gerade gesagt, dass mir dieses Phänomen bekannt ist, der Objektsexualität. Einer meiner ersten Anrufer zu diesem Thema hatte ein erotisches und auch ein Liebesverhältnis zu seiner Heimorgel. Wusstest du auch davon oder hast du gedacht, ich bin pervers? Am Anfang habe ich erst mal gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich habe sogar kurz darüber nachgedacht, ob ich mir nicht professionelle Hilfe dazu holen sollte. Mm-hmm. Aber dann habe ich mich mal im Internet so ein bisschen umgeschaut und habe dann gemerkt, aha, ich bin anscheinend nicht der Einzige in der Richtung. Und seitdem denke ich mir halt, es ist eine ganz normale sexuelle Neigung, die man ja auch haben kann. Ja. In der Tat gibt es sogar ein sexualwissenschaftliches Institut irgendeiner Universität in Deutschland, ich weiß jetzt nicht welche, die sich sogar, der Lehrstuhl beschäftigt sich sogar speziell mit dieser Sexualität. Okay. Es ist eine sehr, sehr seltene Sexualität, aber es gibt diese Sexualität, die kann man nun begründen, woher das kommt. Das sind komplizierte, komplexe Erklärungen, aber sie ist da. Und ich würde sie auch nicht als pervers bezeichnen. Das freut mich doch. Ja. Lieber Hassan, danke für deine Offenheit, dass du uns das erzählt hast. Gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, mit 19 Jahren dann schon sowas zu erzählen. Ich danke dir vielmals und wünsche dir viel Glück und alles Gute, was auch immer passieren mag. Alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss, danke schön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Andreas Fulford. Wir sind am Montag wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt übersinnliche Phänomene. Jetzt wünsche ich euch ein übersinnlich schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.